18 Die Mirage IIIC. Vor Ihnen befindet sich eine Mirage IIIC, ein Jagdflugzeug des Herstellers Dassault, mit ihrem darunter ausgestellten ATAR-09B-Triebwerk. Die ATAR-Strahltriebwerke von Snecma trugen zum Erfolg mehrerer Generationen französischer Jagd- und Bomberflugzeuge bei. In 50 Jahren wurden mehr als 5300 ATAR-Triebwerke produziert, die Flugzeuge der Luftstreitkräfte und Marinen von über 20 Ländern ausrüsteten. Die so gewonnene Erfahrung machte Snecma zu einem bedeutenden Akteur im Bereich militärischer Triebwerkshersteller und ebnete den Weg in die zivile Luftfahrt mit der Triebwerksausstattung der Concorde. In dieser Galerie präsentiert Ihnen das Museum die gesamte Palette der ATAR-Triebwerke. Hinter dem Triebwerk der Mirage IIIC beachten Sie bitte den Pilotensitz. Es handelt sich um einen Schleudersitz, hergestellt von Safran Martin Baker France, einem Gemeinschaftsunternehmen, 50/50, von Safran und der britischen Firma Martin Baker Aircraft. Unter der Mirage IIIC können Sie außerdem drei Flüssigtreibstoff-Raketentriebwerke sehen. Um mehr darüber zu erfahren, gehen Sie bitte zur nächsten Station.